Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben. Schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen im 1Live Talk Radio. Unsere Freitag-Nachtausgabe. Eine freie Themen-Nachtausgabe. Ihr könnt euch zu jedem Thema melden, das euch interessiert und über das ihr gerne mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder Mail domian@wdr.de. Und der erste Anruf heute Nacht heißt Leo und Leo ist 25. Guten Morgen, Leo. Guten Morgen. Hallo. Schön, Hi. Dass du da bist. Ja, schön, dass ich da sein darf. Ja, um was geht's, Leo? Ich habe ein Problem und ich habe mich gefragt, vielleicht hast du ja einen Tipp oder einen Hinweis, wie du mir helfen kannst. Und zwar bin ich zurzeit sehr antriebslos und irgendwie hinterfrage ich so unabsichtlich eigentlich so den Sinn so des Ganzen, was man so macht, weil vor 2 Monaten ist meine Mutter gestorben. Mhm. Und ich habe mir vorher gedacht eigentlich, dass ich irgendwie darauf vorbereitet bin, wie sich das anfühlt und so, aber... War sie schwer krank und es war zu erwarten, dass sie stirbt? Ja, also die Hoffnung haben wir natürlich nie aufgegeben. Sie hatte einen Gehirntumor. Mhm. Und es war um die Zeit jetzt letztes Jahr schon mal als in Anführungsstrichen geheilt diagnostiziert worden, sodass der Tumor inaktiv und geschrumpft war. Mhm. Und dadurch, dass das schon einmal gelungen war, hatten wir natürlich die Hoffnung irgendwie nie aufgegeben. Mhm. Und dann aber Anfang dieses Jahres ist es dann halt, kam ein Rezidiv zurück und ist dann drastisch und schnell dann irgendwie schlechter geworden und dann hat es angefangen mit, dass sie halt nicht mehr gehen konnte und mhm. So und dann also du hast, hat man gedacht, das kommt vielleicht wieder und dann kam so ein bisschen so, als wenn sie Demenz hätte, so ein bisschen vergesslich und verwirrt mhm. und sowas und es wird dann immer schlimmer, bis sie halt dann irgendwann ja nicht mehr ansprechbar war eigentlich war und mhm. irgendwann dann auch halt das also, Atmen so ein bisschen hast auch verloren hat. Den Abschied von der Mutter dann schon lange mitbekommen und viele Monate. Ja, auf jeden Fall, aber irgendwie ja, die Realität hat mich halt irgendwie erst, als es dann tatsächlich passiert ist, so erwischt. Also was das letztendlich bedeutet für ihr Leben und für so, aber auch für das eigene. Mhm. Weil, wie alt ist deine Mutter geworden? 50. Ja. Mhm. Ja. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch eine Schwester, eine ältere Schwester. Mhm. Die wohnt aber in Kaiserslautern, also etwas weiter weg. Mhm. Und aber wir sind uns sehr nah und mhm. sind schon füreinander da. Aber irgendwie ist es halt ja schwer. Man kann ja nicht immer traurig sein. Man kann ja nicht ständig nur irgendwie eine Miene ziehen und auch nicht irgendwie alle Freunde damit belasten, nur mit der eigenen Stimmung. Weißt du, Leo, ich will nur sagen, wenn die Mutter vor 2 Monaten gestorben ist, dann darf man auch zur Zeit immer traurig sein, finde ich. Das ist völlig ja. normal und okay. Ja, das kann sein, aber irgendwie, also wenn man dann mit Freunden irgendwie unterwegs ist, man will ja irgendwie nicht sich nur noch zu Hause vergraben mhm. oder so, dann mhm. möchte man ja auch in diesen sozialen Momenten, wo man irgendwie dann mal irgendwie auf dem Geburtstag ist oder unterwegs oder so, nicht irgendwie nur. Und dann ist es halt irgendwie, erwische ich mich dabei, wie ich das so ja, blockiere und ausblende und das belastet mich dann irgendwie auf, weil ich finde, das hat sie nicht verdient. Achso, du blockierst dann die Trauer. Ja, also die weißt Gedanken du, Leo, an dieses... Ja, Leo, auch das wiederum finde ich völlig in Ordnung. Wenn man schon in einer großen Trauer ist, dann ist man sowieso immer zu traurig. Geht man dann mal vielleicht mit Leuten raus und man vergisst in Anführungszeichen für eine halbe Stunde oder vielleicht noch kürzer die Trauer, ist das auch ganz normal und gut so. Da muss man sich kein schlechtes Gewissen machen. Mhm. Wirklich. Ja, es ist halt, aber dann möchte man halt, also das führt dann irgendwie so dazu, dass ich dann halt nur noch Sachen gerne mache, die irgendwie ablenkend sind, ne? Irgendwie feiern gehen und was trinken oder irgendwie sich vergraben und irgendwie Serien zu gucken oder irgendwie sowas. Und das führt halt zu meinem Problem, dass ich so antriebslos bin, dass ich morgens, wenn ich aufwache und einen klaren Kopf habe, dass ich dann irgendwie lieber die Augen nochmal zumache und weiterschlafe, weil ich dann nicht dran denken muss. Und ich bin auch, ich habe mich selbstständig gemacht und habe so ein kleines Start-up und dafür brauche ich halt eigentlich meine volle Energie und halt auch Motivation, irgendwie früh den Tag zu starten und so irgendwie die Zeit, die man hat, die auch irgendwie halt begrenzt ist, zu nutzen. Also du, ich sag's nochmal, dass du dich in einer ganz akuten Trauerphase befindest. Nochmal, vor zwei Monaten ist deine Mutter gestorben. Ja. Dass man dadurch chaotische Gefühlszustände geht, die von Trägheit bis hin, dass man sich zuballern will mit irgendwelchen anderen Sachen, reicht, ist alles normal. Ich finde auch, dass du dich in gewisser Weise treiben lassen kannst in diesen Gefühlen. Ich finde allerdings nicht, dass du deinen Beruf vernachlässigen solltest. Das wäre auch nicht im Sinne deiner Mutter. Ich glaube, es ist gut, wenn du dich da zwingst und dass du dir denkst, okay, das mache ich jetzt auch, wenn mir danach nicht zumute ist. Ich gehe da einfach durch. Ich habe immer noch genügend Räume zum Trauern danach und davor. Und im Hintergrund währenddessen sowieso. Ja, das ist, also das denke ich mir natürlich auch. Vor allem auch, dass sie das nicht wollen würde. Aber es ist dann irgendwie leichter gedacht oder gesagt als getan. Weil ich halt auch, also ich mache alles selber. Es ist eine Ein-Mann-Unternehmung. Das heißt, du trägst hohe Verantwortung für dich und du kannst ganz schnell abgleiten, wenn du nicht diszipliniert bist. Ja, richtig. Ja. Also ich habe die Möglichkeit, mir die Zeiten halt selber einzuräumen und so, aber halt auch irgendwie die Pflicht, da was draus zu machen, weil ich werde auch nicht jünger und wenn da irgendwie nichts draus wird, ist das auch irgendwie verschwendete Zeit. Und die Zeit gleitet einem irgendwie so durch die Finger. Hast du dir denn, also unmittelbar nach dem Tod deiner Mutter, hast du dir da mal eine kurze Zeit, eine Woche, zwei Wochen Auszeit genommen zum Arbeiten? Dass du nicht gearbeitet hast? Ach so, ja, das habe ich gemacht. Ich war dann mit meiner Schwester halt viel unterwegs und so. Wie lebst du? Lebst du allein oder bist du in einer Beziehung? Ich bin wieder nach Hause gezogen in der Zeit und lebe jetzt mit meinem Vater zusammen. In Köln haben wir eine Wohnung, wo genug Platz ist, sodass wir eigentlich füreinander da sein könnten. Aber er ist natürlich auch ist auch todtraurig. Und da versuche ich auch dann eigentlich eher aufmunternd zu sein und irgendwie ihn nicht mit meinen Sorgen und Ängsten auch irgendwie zu belasten, weil er war dann auch jetzt im Krankenhaus, weil er irgendwie aus dem Nichts so einen doppelten Leistenbruch hatte und da irgendwie total geschwächt. Gestatte mir dazu auch gleich eine Anmerkung zu machen, Leo. Ich glaube, dass Trauernde manchmal zu viel Rücksicht auf den jeweils anderen Trauernden nehmen. Meine Erfahrung ist, dass man sprechen sollte, gerade in der Familie, dass du deinem Vater ruhig mal sagen kannst, wie dir zumute ist. Das tut dir gut und das öffnet vielleicht auch deinen Vater, dass er sich bei dir auch mal aussprechen kann. Nicht, dass ihr nebeneinander herlebt und euch versucht zu disziplinieren und entsprechend trägt jeder seine eigene Trauer für sich im Stillen. Irgendwie ist es halt nach einer Weile, man sagt eigentlich ja immer das Gleiche, weil die Gedanken verändern sich ja nicht, sondern sind eigentlich Probleme, die irgendwie unlösbar sind. So ein bisschen auch so das Unbedeutende, dass wenn man dann irgendwie weg ist, so die Zeit ist abgelaufen von einem, dann war es das. Und alles, was man irgendwie gemacht hat, ist dann irgendwie... Aber weißt du, mit wem, außer mit deinem Vater oder deiner Schwester, mit keinem anderen kannst du so innig und intensiv über die Mutter sprechen, als mit den beiden Leuten. Das kannst du mit keinem Freund... Ja, das tut mir weh. Bitte? tut halt so weh. Ja, aber das ist aber auch eine Stütze, dass man das kann. Weißt du, bei Freunden hat man irgendwann das Gefühl, ich langweile die jetzt. Ich will die nicht belästigen mit meinen Trauergefühlen. Ja, belasten auch. Oder belasten. Aber bei der Familie ist das was anderes. Ihr empfindet ja exakt das Gleiche. Ich gehe mal davon aus, dass deine Schwester auch ein gutes Verhältnis zu deiner Mutter hatte. Ja, sehr. Also sie war halt für uns beide immer so ein Auffangnetz und so der Anker. Und jetzt so, um in der Metapher weiterzumachen, dass man halt irgendwie ankerlos und treibt so rum. Also ich finde, dass ihr jetzt euer, also das ist eigentlich doch schon mal ganz gut, dass du mit deinem Vater zusammen wohnst. Das Ziel ist jetzt, dass ihr euren Alltag organisiert bekommt, dass das alles normal läuft. Wichtig ist, finde ich, dass du deine Arbeit, dass du dich dazu zwingst, das zu machen. Und dass du auch offen mit deinem Vater und deiner Schwester darüber sprichst. Ansonsten lass dich treiben. Wenn dir danach ist, mal auszugehen und mal zu lachen, dann lach. Wenn du heulen willst vor deinem Vater, dann wein vor deinem Papa. Das ist alles normal. Ja. Ja, das ist auch irgendwie so ein Prozess. Das muss man wahrscheinlich auch irgendwie lernen. Das muss man lernen, ja. So dieses Antriebslose ist halt irgendwie wirklich ein richtiges Problem, oder? Mhm. Weil bevor ich schlafen gehe, denke ich mir, klar, ich stehe um 7 Uhr auf und mache dann meine Morgenroutine und dann fange ich an zu arbeiten und schreibe irgendwelche Sachen an irgendwelche Unternehmen, die irgendwie vielleicht ein bisschen Werbung für mich machen können oder sowas. Ich mache mal einen Vorschlag, Leo. In Sachen Antriebslosigkeit finde ich es gut, wenn auch meine Psychologin noch mal ein paar Worte mit dir spricht. Sie hat sicher auch noch vielleicht kann sie dir ein paar gute Ideen an die Hand geben. Wollen wir es so machen? Ja, gerne. Gut, dann habe ich dir so meine Einschätzung gesagt. Und ja, danke. Dann ruft dich gleich die Magdalena zurück, dafür bitte ich dich aufzulegen. Ich wünsche dir und deiner Familie viel Kraft für die nächste Zeit. Danke. Kann ich vielleicht noch in meiner Sache der Firma was erwähnen, was das ist? Nee, bitte nicht, Leo. Das ist jetzt alles Werbung, das wäre nicht gut. Ja, okay. Du hast Verständnis. Ja, klar. Das freut mich. Dann legst du bitte auf und die Magdalena ruft dich gleich an. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Und hier ist Eduard. Eduard ist 27. Guten Morgen. Hi Domian. Hi Eduard. Weswegen rufst du an? Ich rufe an, weil ich vor ungefähr etwas mehr als 3 Jahren einen Selbstmordversuch hatte. Warum wolltest du dich vor 3 Jahren töten? Ich war insgesamt, also vor diesen 3 Jahren war ich wiederum 3 Jahre lang psychotisch. Schwere psychiatrische Erkrankung? Genau, also paranoide Schizophrenie ist die Diagnose dann. Mhm. Und am Ende von der, so gegen Ende, sag ich mal, habe ich dann gedacht, dass ich großes Unheil über meine Familie und meine Eltern und meine Schwester gebracht habe. Dass die alle mich hassen und bald foltern wollen und sowas. Also ich hatte Wahnvorstellungen. Genau, das war im Wahn, diese Vorstellung. Ja. Mhm. Und ich hatte auch starke Panikattacken, den ganzen Tag Herzklopfen. Ich bin mit Herzklopfen eingeschlafen, mit Herzklopfen aufgewacht. Und irgendwann war das dann halt nachts so schlimm, dass ich gedacht habe, dass jetzt kurz davor steht, dass sie mich aus dem Haus schaffen und dann foltern werden. Mhm. Und dann habe ich mir halt ein Messer geholt und eine Vene am Arm zuerst durchgeschnitten. Aber das denkt man nicht, aber da kommt fast kein Blut raus. Mhm. Dann habe ich mir die große Vene am Hals durchgeschnitten. Oh. Da kam aber auch immer noch fast kein Blut raus. Ich habe den Finger in die Vene gesteckt, um die zu öffnen, aber es hat nichts gebracht. Dann habe ich mir in die Luftröhre gestochen, weil ich gedacht habe, dann ersticke ich vielleicht. Und das hat aber auch immer noch nicht geklappt. Und dann habe ich halt versucht, mit dem Messer ins Herz zu stechen. Ich habe mir an 2 Stellen durch den Brustkorb gestochen, den Finger reingesteckt, an das getastet, wo das Herz ist, das Messer wieder angesetzt und mit der flachen Hand drauf gedrückt. So ungefähr 10 Mal. Das hat aber war trotzdem nicht erfolgreich sozusagen. Dann habe ich mich halt auf den Kopf gestellt, damit das Blut schneller rausläuft. Das ist ja urheilig. Das ist ja ein Martyrium, was du dir da selbst angetan hast. Ja, und dann habe ich 2,5 Liter Blut verloren und bin ohnmächtig geworden. Und meine Eltern, die haben ja schon gemerkt, dass es mir nicht gut ging und haben dann morgens nach mir geschaut und haben mich dann bewusstlos gefunden, haben den Notarzt gerufen. Wie viele Stunden hast du denn da gelegen, schwer verletzt? Das weiß ich nicht, wahrscheinlich zwischen einer halben und einer ganzen Stunde oder sowas in der Art. Dann hast du es relativ spät gemacht, am frühen Morgen. Ja, ich hatte halt das Glück, dass ich keine Adern aufgeschnitten hatte. Ich hatte Angst, mir irgendwelche Sehnen durchzuschneiden und dann meine Hand nicht mehr bewegen zu können. Mhm. Sondern habe mich halt nur auf die deutlich sichtbaren Venen konzentriert. Ja gut, aber diese Geschichte mit dem Herzen klingt ja hochdramatisch. Das war schon krass. So im Wahn, also ich hatte richtig Panik davor, dass ich gefoltert werde. beschwert. Also du hast wirklich dann das Herz verfehlt. Ja, der Herzbeutel, der war einfach zu stabil, habe ich dann im Nachhinein erfahren. So, dann haben deine Eltern dich gefunden, bewusstlos, blutüberströmt im Zimmer und dann? Genau, haben den Notarzt gerufen, dann ist gleich auch die Polizei gekommen. Mhm. Und dann bin ich auf die Intensivstation, die haben mich gleich mal betäubt, also ich bin dann gleich wieder bewusstlos geworden. Und dann bin ich ein paar Stunden später halt auf der Intensivstation wach geworden, war halt komplett zugenäht, hatte noch eine Drainage, wo das Blut aus der Lunge mhm. rausgelaufen ist. Mhm. Und war dann 3 Tage da, habe Schmerzmittel bekommen und dann ist ziemlich schnell eigentlich wieder abgeheilt und bin dann zuerst mal auf die geschlossene Station gekommen. Mhm. In die Psychiatrie. Genau, in die Psychiatrie. Mhm. Kurze Frage, warst du vorher in psychiatrischer Behandlung gewesen? Das war meine zweite psychotische Episode. Meine erste psychotische Episode, die hatte ich so ungefähr 1,5 Jahre davor. Mhm. Und da war ich am Ende als ich wieder gesund geworden bin, zum ersten Mal in der psychiatrischen Behandlung, dann war ich 1 Jahr lang gesund, habe aber die Medikamente abgesetzt und bin dann gleich wieder psychotisch geworden. Und dann hat die 3-jährige psychotische Episode begonnen. Ja, der große Fehler, wenn man Medikamente absetzt. So, dann bist du in die geschlossene gekommen. Hat man dich körperlich wieder richtig herstellen können? Ja, ich habe absolut keine Folgeschäden. Die Narben sind auch ziemlich gut verheilt, also man sieht kaum noch was. So, dieses Drama war vor 3 Jahren, hast du gesagt. Ja, genau. Ja. Dann war ich erstmal noch ein halbes Jahr, also 4 Monate auf der geschlossenen mhm. und 2 Monate auf der offenen. Und ich habe aber leider keine guten Medikamente bekommen, die haben mir überhaupt nicht geholfen. Und es ging mir dann auch immer schlechter und am Ende war ich dann wieder total ängstlich und verstört. Und dann haben die mir ein Medikament gegeben, was mir schon mal geholfen hat. Mhm. Und dann ist der ganze Spuk innerhalb von 2-3 Tagen wieder weg gewesen. Und ich war wieder normal und bei klarem Verstand. Habe alles als Wahnvorstellung realisiert und seit da geht es mir eigentlich wieder gut. Nimmst du denn kontinuierlich bis heute die Medikamente? Ja, genau, muss ich. Musst du mal. Ich denke, die werde ich auch für immer beibehalten. Also nochmal werde ich sie nicht absetzen. Das heißt, es geht dir jetzt seelisch, psychisch eigentlich ganz gut? Ja, also vor allem verglichen mit anderen Mitpatienten, die ich so erlebt habe, habe ich echt Glück gehabt. Man merkt mir eigentlich so gut wie gar nichts an. Kriege ich auch oft die Rückmeldung von Leuten, dass es bei mir total überraschend ist, weil man mir überhaupt nichts anmerkt. Und ich habe halt auch überhaupt keine keine Rückfälle erlebt, also wie andere Leute, die ich. Und du kannst ein ganz normales Leben führen. Auf jeden Fall. Was machst du beruflich? Ich mache jetzt seit 1,5 Jahren eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Mhm. Die läuft auch sehr gut. Ich habe vorbildliche Noten, mache jetzt gerade ein Praktikum bei einer Softwarefirma. Für ein halbes Jahr, habe jetzt gerade die ersten 3 Wochen hinter mir. Super, das klingt doch alles hervorragend. Ja, also ich bin da echt, ich habe sozusagen Glück im Unglück gehabt. Allerdings, und bist durch die Hölle gegangen? Auf jeden Fall. Mhm. Als ich wach geworden bin und dann in die Psychiatrie gekommen bin, habe ich gedacht, ich habe es geschafft, mich umzubringen und bin jetzt in der Hölle gelandet. Echt, hast du da wirklich so gedacht, dass du echt tot bist? Nichts war keine einfache Zeit. Also psychisch in der Psychiatrie zu sein, ist schon ziemlich belastend. Eduard, jetzt rufst du mich an, nach 3 Jahren, nachdem das passiert ist. Was ist der Anlass deines Anrufes? Eigentlich habe ich mal einen Themenabend bei euch mitbekommen, wo es um extreme Gewalt ging. Und ich wollte eigentlich zu diesem Thema anrufen und von der extremen Gewalt berichten, die ich mir selbst gegenüber ausgeübt habe. Ich verstehe. Und in der Tat ist das eine extreme Gewalt, wie du es gerade geschildert hast. Ja. Du hast in dem ganzen Jahr wirklich einen großen Schutzengel gehabt. Auf jeden Fall. Du hättest wirklich tot sein können. Ein paar Millimeter weiter, dann wärst du wahrscheinlich, hättest du dich selbst erstochen. Ja. Oder wärst verblutet, wenn deine Eltern dich etwas später gefunden hätten vielleicht. Genau. Wie war das damals? Wie haben sind deine Eltern mit dir umgegangen nach diesem dramatischen Vorfall? Also ich muss dazu sagen, die 3 Jahre, die ich psychotisch war, die habe ich mich komplett abgeschottet. Da habe ich mit niemandem geredet. Ich bin nur mit Kopfhörern durchs Haus gelaufen. Habe mit meinen Eltern praktisch keinen Kontakt gehabt, obwohl ich bei ihnen zu Hause gelebt habe. Meine Mutter hat mich zwar oft gefragt, wie es mir geht und so, aber ich habe dann nur sehr sporadisch geantwortet. Mhm. Und kurz bevor den Selbstmordversuch habe ich dann irgendwie wieder angefangen, den Kontakt zu denen zu suchen. Und sah kurzzeitig so aus, als ob es mir besser geht. Und nach dem Selbstmordversuch haben meine Eltern mich echt jeden Tag in der Klinik besucht. Mhm. Ich habe zwar kaum geredet, weil ich immer noch psychotisch gewesen bin, aber mein Vater hat den ganzen Tag mit mir Karten gespielt. Ich habe so viel Karten gespielt, dass mein ganzes Leben reicht in der Zeit. weil das ist sehr wichtig, ne? Dass die, der Kontakt zu den Eltern, ja. Die haben dich sehr stabilisiert dann. Auf jeden Fall, das hat mir extrem geholfen. Ohne die wäre es noch deutlich schlimmer gewesen. Diese psychotische Erkrankung, du hast es ja gerade schon auch ein paar Mal angedeutet, zeichnet sich also zentral darin aus, dass man eklatante Wahnvorstellungen hat. Manche Leute hören Stimmen, haben Halluzinationen. Bei mir hat sich dann eher mehr auf der Wahnebene abgespielt. Also ich hatte Wahnvorstellungen. Das ist im Prinzip wie eine Psychose des rationalen Denkens, also wie eine Halluzination des rationalen Denkens. Mhm. Und insofern kam es dann, dass du die Wahnvorstellung hattest, deine Eltern würden dich foltern wollen. Ja, genau. Ich habe mir nur das Schlimmste zusammengereimt. Ich habe irgendwelche Nachrichten im Fernsehen gesehen, da Bruchstücke rausgeholt und gedacht, dass es da um mich geht und so. Mhm. Und dadurch haben sich dann so Wahnvorstellungen herausgebildet. Du hast das gerade ja sehr detailliert beschrieben, wie du dich verletzt hast. Ja. Das ist ja eben nicht nur mal eben ein bisschen den Arm aufschneiden, sondern du hast den Finger in die Vene gesteckt, du hast den Finger sogar in die Herzwunde gesteckt. Ja. Während du das gemacht hast, was hast du dabei empfunden? Also ich hatte es war eine extreme Panikattacke. Ich bin aufgewacht und hatte wahrscheinlich einen gefühlten Puls von 200 oder so. Mein Herz hat mir bis zum Hals geklopft und den Schmerz habe ich eigentlich gar nicht so in Erinnerung. Ich hatte eher die Panik, dass ich nicht schaffe, mich umzubringen. Also du warst besessen davon, sterben zu wollen. Ja, auf jeden Fall. Und das blendet dann natürlich das Schmerzempfinden aus. Total. Völlig aus, ja. Würdest du heute sagen, das Leben ist schön? Auf jeden Fall. Ja. Ich habe nach der ersten psychotischen Episode habe ich mich ziemlich zurückgezogen, habe viel Computer gespielt. Aber jetzt, so nach meiner zweiten psychischen Episode, gehe ich wieder feiern, suche gezielt viel mehr Kontakte. Ich habe halt auch das Glück durch Facebook gehabt, dass ich viele Freunde wieder so schnell zurückkriegen konnte, was nach der ersten Psychose noch nicht möglich war. Also Facebook hat mir da auch viel weitergeholfen, wieder Kontakt zu Leuten herzustellen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Habe auch wieder feste Freundschaften und das tut mir am besten. Also so eine feste Freundschaft zu haben, ist schon viel wert. Was ist dein Traum? Hast du einen besonderen Traum, den du verwirklichen möchtest in deinem Leben? Ja, also entweder würde ich gerne erfolgreich in meinem Ausbildungsberuf irgendwann arbeiten oder wenn ich dann, als Informatiker ist immer so eine Sache, ob man den Draht dazu findet und sich so da reinsteigert, da muss man sich ein bisschen reinsteigern. Aber wenn es nicht klappt, dann würde ich gern an der Berufskolleg Fachhochschulreife erlangen und studieren. Mhm. Das wäre halt also, die Alternative. Du hast viel vor. Eigentlich schon, ja. Eduard, ich freue mich sehr, dass du angerufen hast. Und das ist ja eine schlimme Geschichte, aber eine sehr sehr gute Geschichte insofern, dass sie eine positive Wende genommen hat und du sehr hoffnungsvoll jetzt dastehst und in die Zukunft schaust. Und das fand ich sehr schön. Das finde ich gut. Und ich glaube, der Tipp, den kann man Menschen geben, die eine solche Erkrankung haben, dass sie um Gottes Willen, auch wenn es ihnen besser geht, nicht die Medikamente absetzen sollen. Auf jeden Fall, das ist das Wichtigste. Ja, immerhin Medikamente. Genau. Mit dem Arzt absprechen, auf jeden Fall. Genau. Ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke, dass ich durchgekommen bin. Viel Erfolg und alles Gute in deinem Leben, Eduard. Dankeschön. Ciao. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Wir haben 1.25 Uhr gleich und das ist doch eine sehr schöne Zeit, euch das Thema zu sagen nächste Woche. Das Thema nächste Woche heißt Jungfrauen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und ich möchte gerne mit Frauen sprechen und auch mit Männern, die sich bewusst oder freiwillig aufsparen oder die aufgrund einer religiösen Überzeugung Jungfrauen sein müssen oder auch mit Menschen, die unfreiwillig wegen eines anderen Grundes Jungfrauen sind und vielleicht schon sehr lange sind. Dann gerne mit Männern, die ausschließlich oder sehr, sehr auf Jungfrauen stehen und vielleicht auch noch mit der einen oder anderen Frau, die ihre Jungfräulichkeit chirurgisch hat wieder herstellen lassen müssen. Also Thema Jungfrauen, nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich bin sehr gespannt. Ich möchte mit Jungfrauen reden in erster Linie. Ihr könnt euch gerne anmelden unter domian@wdr.de oder nächste Woche Mittwoch vor der Sendung und während der Sendung anrufen. So. Jetzt geht's heute weiter mit der Freien Themennacht, heute am Freitag. Und hier ist der Jan. Der Jan ist 28. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Domian. Hallo. Hallo, Jan. Weswegen rufst du an? Und zwar habe ich Kontakt zu Dämonen. Du hast Kontakt zu Dämonen? Richtig. Da fällt mir gleich das Wasserglas hier aus der Hand. Ja, so schlimm ist nicht. Was, Moment. Was sind das für Dämonen? Ja, unterschiedlich. Also ich habe einen, der regelmäßig, sage ich jetzt mal, kommt. Ja. Aber ab und zu kommen halt auch mal andere. Okay, was heißt denn kommen? Wie kommen die? Ja, also die materialisieren sich dann vor mir. Ne? Also es fängt halt an, dass die Luft halt so, ich sag jetzt mal, anfängt so ein bisschen zu glitzern. Ja. Mhm. Und ja, irgendwann sind sie dann halt, es wird halt immer dichter und so weiter. Und dann irgendwann stehen sie vor mir. Das ist ja wie bei Enterprise. Wenn die gebeamt werden, die Leute, die glitzern auch erst so und dann... Gut, habe ich jetzt nie gesehen, aber... Und da steht real ein Dämon vor dir. Richtig, genau. Wie sieht denn ein Dämon aus? Immer unterschiedlich. Also jeder sieht anders aus. Also genauso wie wir Menschen halt alle anders aussehen. Ja, sehen die denn menschlich aus? Teilweise gibt es welche, die menschlich aussehen. Teilweise gibt es welche, die aussehen ja wie Tiere oder wie irgendwelche, ich sag jetzt mal, Naturwesen, ne? Also irgendwie solche Baumschrate oder wie die heißen, ne? Also total unterschiedlich. Also teilweise auch wirklich gruselig, muss ich echt dazu sagen. Na, also das erste Mal, als das passiert ist. Wie lange ist das her? Also das erste Mal, da war ich so 12, 13. Ja. Und da habe ich mir auch wirklich ins Hemd gepinkelt, sage ich jetzt mal. Und der Dämon ist erschienen in deinem Kinderzimmer, oder wo? Richtig, richtig, genau. Wie sah der erste Dämon aus? Also der erste Dämon, das ist auch der mich jetzt in den letzten Jahren auch öfter besucht hat, sage ich jetzt einfach mal so. Der heißt Abraxas. Mhm. Und der sieht aus, also der ist so ungefähr, ich sage jetzt mal so 1,50 von der Höhe. Mhm. Wie will man den beschreiben? Recht, ja, also ich sag jetzt mal wie ein Frosch mit einer Hakennase. Ein Frosch mit einer Hakennase. Ja, hört sich jetzt blöd an, aber ich weiß jetzt nicht, wie ich ihn sonst beschreiben soll. Spricht Abraxas? Ja, klar. Also, spricht er Deutsch? Ja, richtig, ja. Richtig. Was sagt denn Abraxas? Was hat er damals zum ersten Mal zu dir gesagt? Hi, ich bin der Abraxas? Nee, also es war halt am Anfang war es so, dass er halt wirklich nur da stand. Und ich hatte natürlich mega Panik und mega Schiss. Ja, aber und Abraxas sagte zu dir, na? Oder irgendwas? Ja, also irgendwann hab ich dann das Schweigen gebrochen. Also es war nicht beim ersten Treffen oder beim ersten Besuch und auch nicht beim zweiten. Und irgendwann habe ich gesagt, was willst du von mir? Ne? Mhm. Und darauf hat er dann einfach nur geantwortet, du brauchst keine Angst haben, du brauchst keine Sorgen haben, wir passen auf dich auf, du bist der Auserwählte. Oh. Was er damit sagen wollte und was er auch teilweise heute immer noch sagt, weiß ich bis heute nicht. Also ich weiß nicht, wofür ich da irgendwie ein Auserwählter bin oder wie auch immer. Narzisstische Persönlichkeitsstörung, würde ich jetzt sagen. Da kommt sich jemand ganz wichtig vor und da erscheinen Dämonen. Nee, weil Freunde von mir haben das auch schon selber miterlebt. Was glaubst du denn nun, inwiefern du auserwählt bist? Warum bist du auserwählt? Was bist du denn besonders? Ich habe keine Ahnung. Aber unter Dämonen versteht man in der Regel böse Wesen, die einen in Versuchung bringen, die Schlechtes den Menschen wollen. Das ist so, dass der allgemeine Turnus, das ist richtig. Nur ich finde, man sollte halt, also ich bin generell so ein Mensch, der sich immer beide Seiten anhören möchte. Und die haben mir dann natürlich, ich kenne natürlich auch die Bibel durch den Konfirmationsunterricht und so weiter und so fort. Und habe dann halt gefragt, erzählt mir doch mal das so aus eurer Sicht. Ne? Und sehr demokratisches Vorgehen, ja. Ja, also, so bin ich. Ne? Also auch wenn irgendwie ein Konflikt ist, irgendwie bei Bekannten, höre ich mir auch immer erst beide Seiten an, bevor ich da irgendwie einen Rat gebe. Ne? Sehr gut. Und was sagen die denn? Wir sind gar nicht so schlimm oder wir sind werden von allen nur schlecht gemacht seit Jahrtausenden oder wie? Ja, also ich sag jetzt mal so nach dem Motto ja. Ne? Also es ist halt so, dass im Endeffekt ein Krieg besteht, sowohl auf der Erde zwischen, ich sag jetzt mal, dem Menschen und der Natur. Ja. Ne, sieht man ja beispielsweise die Menschen hier Waldabrodung, Umweltverschmutzung und so weiter und so fort. Und die Natur schlägt halt zurück. Ne? Also so, ich sag jetzt mal, mit Tsunamis oder wie auch immer. Wie oft erscheinen dir Dämonen? Also momentan sind es so 2 bis 3 Mal im Monat. Und wie lange bleiben die bei dir? Das ist immer unterschiedlich, von, ich sag jetzt mal, 5 Minuten. Und es gab aber auch schon Besuche, sag ich jetzt mal, die waren so circa 1 Stunde. Und in der Regel sprechen die etwas? Mittlerweile reden wir ganz normal miteinander. Also es ist mittlerweile so, als wenn mich ein Freund oder was besuchen kommt. Ja. Was war denn das Zentralste, was dir die Dämonen gesagt haben? Also das Zentralste, was mich halt bis heute halt immer noch beschäftigt, das, was ich auch gerade schon gesagt habe, ich wäre halt der Auserwählte. Und immer wenn ich darauf dann zu sprechen komme, warum denn, geben sie mir darauf keine Antwort. Das wirst du schon sehen. Glaubst ja, super. Aber du hast nicht zu viel Fantasy-Bücher gelesen? Nein, also lesen ist generell nicht so mein Hobby. Aber wie gesagt, das ist halt auch wirklich das Freunde von mir. Also ich habe 2 wirklich gute Freunde, männlich und weiblich. Und die haben das selber auch schon live miterlebt. Die haben die Dämonen leibhaftig gesehen. Richtig. Das ist eine Sensation. Was sagen denn die Dämonen dazu, dass du hier anrufst und sie quasi verrätst, dass sie bei dir auftauchen? Finden die das gut? Ich habe keine Ahnung, ich habe nicht um Erlaubnis gefragt. ich werde es merken. Aber du kannst nicht von dir aus aktiv an die herantreten. Nein, das kann ich nicht. Wie schade. Kann ich nicht. Dann könntest du jetzt sie mal rufen und dann könntest du sagen, bitte, damit der Domian, der immer alles in Frage stellt, auch das glaubt, dann möge ein Dämon doch bitte bei Domian im Studio erscheinen. Am besten noch vor der Kamera, damit das alle Leute sehen können. Ja, klar. Das wäre natürlich ganz groß. Ja, klar, das kann ich mir vorstellen, aber das kann ich leider nicht. Also ich kann aber da würden die Leute glauben, wir würden hier Trick machen, Fernsehtrick. Na gut, kann genau. Natürlich auch sein, weiß ich nicht. Aber jetzt nochmal so ganz im Ernst, glaubst du da wirklich dran? Was heißt, glaube ich dran? Es ist halt so. Es ist so. Na? Also in deiner Welt ist das wirklich so? Ja, was heißt in meiner Welt? Ich bin ja jetzt nicht, wenn ich jetzt alleine wäre und sie sonst hätte jetzt von meinen Freunden auch keiner gesehen, hätte ich auch irgendwie gedacht, okay, irgendwie, ne? Aber es ist ja wirklich so, dass meine beiden besten Freunde das auch wirklich live miterlebt haben. Mhm. Ne, weil wenn sie sich materialisieren, ja, das ist halt, ne, als wenn du bei mir ins Wohnzimmer kommst, sage ich jetzt mal, dann kann ich halt auch jeder sehen. Ne? Und wenn das passiert und du mit deinen guten Freunden zusammen warst, ihr habt nicht ein bisschen Pfeifchen geraucht oder irgendwas reingeworfen? Nein. Also ich bin definitiv ganz hart gegen Drogen und ja, bei Alkohol, da bin ich auch immer, ist auch immer ein günstiger Abend, wenn ich mal rausgehe. Also 2 Bier und ich bin fertig damit. Hast du eine Freundin? Also daran liegt es definitiv nicht. Hast du eine Freundin? Nein. Nein. Habe ich nicht. Hattest du mal eine, bestimmt? Nee, auch nicht, weil ich schwul bin, aber... Okay, hast du einen Freund? Auch das nicht, nee. Aber du hattest sicher mal einen. Ja, was... Es geht so. Naja, ich will darauf hinaus, was so der Partner oder die Partnerin ist, ja, ist wurscht. Dazu sagt, wenn man so davon überzeugt ist, von einer solchen Sache. Ja, also wenn ich mir irgendwie mit wem angebandelt habe... Ich glaube, du musst sehr vorsichtig sein, sonst halten die dich für bekloppt und dann sind die wieder weg. Natürlich. Ich würde da nicht so schnell von Dämonen reden, also... Ich mach's auch nicht. Also ich rede darüber halt wirklich auch wirklich nur mit meinen engsten Freunden. Und einer dieser Freunde hat halt jetzt gesagt, ruf doch mal bei Domian an, weil der interessiert sich ja für sowas. Mhm. Und das interessiert ja vielleicht dann auch die Zuhörer. Also absolut. Wir haben alle so große Ohren, wenn du jetzt redest. Aber ich höre schon so, dass das beeinträchtigt dein Leben nicht. Du leidest nicht darunter. Nee, im Gegenteil. Also ich habe auch gerade schon deiner Redaktion gesagt, ich hatte mal einen Autounfall, weil ich schlittrige Fahrbahn und bin halt abgekommen. Mhm. Und bevor ich an den Baum geknallt bin, wurde ich aus dem Auto gezogen. Das habe ich zwar in dem Moment selber gar nicht mitbekommen, weil ich halt da wie in Trance war, aber das haben sie mir dann halt im Nachhinein gesagt, dass die mich da halt rausgezogen haben, weil sie würden ja auf mich aufpassen. Kann man also sagen, dass dein Lieblingsdämon dieser Abraxas ist? Also ich sage jetzt mal so, ich kenne ihn am besten, aber hätte ich es mir aussuchen können, sage ich jetzt einfach mal, wären da garantiert andere gewesen, mit denen ich lieber was zu tun haben würde. Wenn die erscheinen als Menschen oder als Menschen ähnlich, haben Dämonen auch Hemden an und Hosen und Schuhe? Unterschiedlich. Also manche sind halt oben ohne und haben halt irgendwie nur so eine Plunderhose an. Ja. Auch schon mal nackig? Gibt's auch. Ja, man muss es ja fragen, haben Dämonen Geschlechtsteile? Also ich habe noch keins gesehen. Also jetzt bei denen, die halt wirklich keine Kleidung an sich haben, entweder geht's, wenn es in dem Bereich geht, irgendwie, ich sag jetzt mal, in Nebel über oder es ist so, halt wirklich, ich sag jetzt mal, geschlechtsneutral. Hör mal, unter uns beiden Bildschwestern, wenn du zu Hause bist und dich überkommt es und du befriedigst dich schon mal selbst, hast du nicht Angst, dass plötzlich ein Dämon erscheint und du da in voller Positur sitzt und erwischt wirst? Ich glaube, wenn ich dann mal, also wenn ich das dann praktiziere, nenne ich es mal so, dann denke ich da an das gar nicht. Ja gut, das ist ja egal, ob du daran denkst. Wenn der Dämon da sein will, dann will er da sein. Das ist richtig, aber ist mir bis jetzt noch nicht passiert. Ich weiß auch nicht, wie ich dann reagieren würde. Also ja, wir machen jetzt einen Deal. Wenn der nächste Dämon kommt, mit dem du gut kannst, ne? Dann sag ihm doch mal bitte, er möge einmal in meiner Sendung hier im Studio erscheinen. Alles klar, dann würde er mir eine große Freude machen und vielen anderen Menschen auch. Und er soll bitte so erscheinen, dass er vor der laufenden Kamera, also am besten hinter mir, hinter meiner Schulter, hinter meiner rechten Schulter soll er erscheinen. Ja, okay. Er darf auch auf die Schulter tippen, damit ich mich dann umdrehen kann und guten Tag sagen kann. Ja, gut. Werde ich auf jeden Fall weiterleiten. Ja, sehr gut. Kein Problem. Aber die haben halt auch ihren eigenen Kopf. Ich kann natürlich nicht versprechen, ne, natürlich. Klar, aber man kann es ja versuchen. Ja, natürlich, gar kein Problem. Kann ich weiterleiten. Lieber Jan, danke für das nette Gespräch. Und jo, gerne. Alles Gute wünsche ich. Gleichfalls. Tschüss. Ciao. Viel Spaß noch bei der Sendung. Dankeschön. Tschüss. Hier ist Gabi. Gabi ist 54. Guten Morgen. Guten Morgen. Liebe Gabi, glaubst du an Dämonen, die erscheinen? Ich denke, dass es andere Lebensformen gibt. Also so abwegig erschien dir das gar nicht, was Jan gerade erzählt hat. Ich habe da keine Ahnung was. Ja, aber ich glaube schon, dass es andere Lebensformen gibt als die unsere. Das glaube ich schon auch. Aber ob die so mit glitzernd dann erscheinen, ist so... Man weiß es nicht. Man weiß es aber nicht. Aber dir ist es noch nicht passiert? Nein. Weswegen rufst du an, Gabi? Ich habe deine Sendung vor ein paar Wochen von einer Freundin erfahren. Die hat mir dich wärmstens empfohlen. Weil ich habe eine seltene Autoimmunerkrankung und ich wäre da beinahe schon dran gestorben. Beschreib uns mal diese Autoimmunerkrankung. Die nennt sich Morbus Wohlmann. Babys werden kein halbes Jahr alt damit. Oh. Ich bin krank zur Welt gekommen, war mein erstes halbe Jahr bis 8 Monaten im Krankenhaus. Und in der Zeit hat man sich wahrscheinlich noch weniger ausgekannt mit... ja, mit man hat die Symptome behandelt und aber nicht die Auswirkungen. Das hat mir aber auf gewisse Weise, sag ich mal, das Leben gerettet. Gedeihstörungen hatte ich immer. Welche Störungen? Gedeihstörungen. Was heißt das? Dass ich schlecht zugenommen habe. Oder dass ich nach jedem Essen zur Toilette gerannt bin. Wie zeigt sich denn die Autoimmunerkrankung heute? Wenn ich dich jetzt zum Beispiel sehen würde, würde ich es dir ansehen? Du würdest mir ansehen, dass ich krank bin, weil ich nur 39 Kilo wiege. Oh. Ich bin 1,60 groß. Und früher, die Ärzte hatten mehr, ich bin ja von Arzt zu Arzt gelaufen, weil ich immer Gewichtsprobleme und viel Durchfall hatte. Dann wurde ich abgestempelt, Hypochonder, Bulimie. Ich würde zu wenig essen, ich sollte mir nicht so viel Stress antun, ich sollte mal zum Psychologen gehen, etc. Also eine Odyssee von Arztgesprächen hast du hinter dir. Ja, habe ich hinter mir. Nochmal zur Erklärung, du wiegst 39 Kilo, das heißt, ich würde sehen, dass du ein kranker Mensch bist. Ja. Wie zeigt sich die Erkrankung noch bei dir heute? Woran bemerkst du diese Erkrankung? Ich brauche Enzyme und ich bin seit 2 Jahren in einer Studie und ich bekomme diese Enzyme. Diese Erkrankung macht, dass der Körper von innen nach außen verhungert, weil der Kopf sagt, die hat genug Fette, die braucht keins mehr. Und so verhungert der Körper quasi von innen nach außen, obwohl du, weil ihm jegliche Form von Nährstoffen fehlt. Auch wenn du kräftig isst, bringt das gar nichts? Nein, man hat ja immer Hunger, man hat immer Hunger. Und das wird quasi dann wieder ausgeschieden und das wird gar nicht umgesetzt für den Körper? Richtig, wird nicht aufgespalten, weil eben diese Enzyme fehlen. Und eine Fehlinformation löst eine Kettenreaktion von Fehlinformationen aus. Da wundert es mich, dass du so viele Jahre überlebt hast. Das ist das, woran die noch suchen, was mich am Leben erhält. Weil normalerweise wird man so alt gar nicht damit. Ja, und 39 Kilo ist natürlich wirklich, du hast ja gar keine Kraft, du kannst doch kaum. Nee, ich habe nicht viel, aber seit 2 Jahren habe ich sowas wie Lebensfreude und Lebensenergie. Wie kommt das seit 2 Jahren? Lebensqualität, weil ich nicht mehr nur von Bananen, Hülsenfrüchte und mageren Sachen, also Steaks, leben muss. Ich kann schon wieder Wurst essen, ich kann Eier essen. Ach, das ging vorher gar nicht? Nein, das ging vorher alles durch. Also es ging ich habe also nur noch gelebt von Bananen, Reis und Hülsenfrüchte. Das ging so einigermaßen? Ja. Wie kommt das, dass jetzt diese anderen Lebensmittel auch schon Nahrung auch aufgenommen wird? Weil ich diese Enzymtherapie in Form dieser Studie noch bekomme. Ja. Und das ist auch mein Anliegen an dich. Bitte, ja. Einen Aufruf vielleicht zu machen, Menschen zu finden, die auch diese Erkrankung haben, die beginnen mit Leberverfettung, erhöhte Cholesterinwerte in der Leber. Also das muss nicht unbedingt sein, dass man das von Geburt an hat, sondern man kann es auch später bekommen. Man hat die Erkrankung von Geburt an, aber es kann später zu einem Ausbruch kommen, muss aber nicht. Ich verstehe. Sagst du nochmal den Namen dieser Erkrankung? Morbus Wohlmann. Ja. Oder LAL-Mangel. Weißt du hast doch wahrscheinlich auch dich schon sehr viel erkundigt, weil das ist ja nun dein Lebensthema, wie viele Menschen überhaupt davon betroffen sind? 1 zu 700.000. 1 zu 700.000, naja gut, einige gibt es dann schon in Deutschland. Ja, es gibt auch Kinder, aber die werden behandelt in Kinderkliniken. Dafür gibt es in Mainz, in Esslingen, Baden-Württemberg und überall gibt es so Untersuchungen, die sich damit auskennen und an Kindern forschen die auch. Und ich bin ja auch in diesem Forschungsprojekt und keiner ist älter als ich. Aber ich merke, dieses Enzym hilft mir sehr. Gut, also wenn jemand diese Erkrankung hat und hoffentlich vielleicht auch schon etwas älter ist, wäre das für dich eine große Hilfe, wenn du mit dieser Person in Kontakt treten könntest? Ja, überhaupt mal so einen Erfahrungsaustausch zu bekommen. Es muss ja auch nicht, es können ja auch Eltern von Kindern sein. Hast du den mal gegoogelt, ob es Selbsthilfe gibt? Ja, habe ich. Gibt's? Ich habe mich bei Axel schon gemeldet. Die Menschen können sich auch bei Axel e.V. melden. Das ist axel@web.de. Da kann man googeln nach und da gibt's das ist ein Netzwerk, da kann man sich dann melden oder bei Kolko e.V. Okay, aber du möchtest darüber hinaus noch gerne andere Kontakte haben. Ja, ich suche einen Arzt, der sich auskennt mit Fettstoffwechselstörungen und der auch Kassenpatienten, sprich Erwachsene, behandelt. Aber du bist weil doch die jetzt Kinderkliniken behandeln keine erwachsenen Menschen. Verstehe, aber du bist doch jetzt da in so einer Studie. Das ja. heißt, da sind doch wahrscheinlich Top-Ärzte, die sich damit beschäftigen. Das ist richtig, aber diese Studie ist irgendwann zu Ende und das ist eine Kinderklinik, wo ich jetzt drin bin. Aber kann man nicht über die Ärzte, die dich da betreuen, kennen die nicht wieder andere Ärzte, die dann auch erwachsene Menschen behandeln können? Nein. Nein, also kompliziert. Nicht in Nordrhein-Westfalen. Okay, gut, liebe Gabi. Wir haben es verstanden und ich glaube, jemand, der diese schwierige und schwere Erkrankung hat, wird sich jetzt sofort angesprochen fühlen und der möge uns bitte mailen, domian@wdr.de, und dann werden wir, wenn sich Leute melden, sofort mit dir den Kontakt herstellen. Menschen können sich auch testen lassen. Den Leuten in Baden-Württemberg, der Studie, geht es darum, dass die Leute gefunden werden, die die haben. Und diese Karte, die nennt sich Wattmann 903. Das ist so eine Blutkarte, jetzt? Da wird man mit dem Finger gepiekt und da kann man testen, okay, ob man diese Erkrankung hat. Also alle Menschen, sag ich mal, die viel mit Durchfall zu tun haben, Gewichtsprobleme, die sind prädestiniert dafür. Okay, guter Hinweis auch. Liebe Gabi, vielen Dank. Wenn was kommt, natürlich werden wir uns sofort mit dir in Verbindung setzen. Das wäre super. Wir drücken die Daumen. Und Jürgen, bitte, bitte mach weiter, wenn du kannst. Ja, nur bis Ende Dezember noch. Nein, bitte mach weiter. Ich finde deine Art und Weise, wie du mit den Leuten auch umgehst, ganz, ganz prima. Ich danke dir sehr herzlich, liebe Gabi. Und sowas wie dich findet man nicht mehr. Du hast so eine Gabe dafür. Dankeschön. Und ich hoffe, dass wir dir auch helfen können. Das würde mich sehr freuen. Alles danke. Gute, liebe Gabi. Danke. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, jetzt noch mal kurz ein Hinweis in eigene Sache. Ich gehe ja nächstes Jahr im Januar auf Talk-Tournee, auf große Talk-Tournee durch Nordrhein-Westfalen. Und wenn ihr gerne zu einer dieser Veranstaltungen kommen wollt, dann klickt mal auf www.1live.de. Da sind die Orte aufgelistet und die Uhrzeiten und wo man die Karten bekommen kann. Ich würde mich freuen, den einen oder anderen von euch bei dieser Veranstaltung vielleicht treffen zu können. Talk Domian redet heißt diese Tournee und von Januar bis April im nächsten Jahr. So, hier ist Andreas. Andreas ist 38. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo Andreas. Ja, hier ist der Andreas, genau, richtig. Andreas. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Domian, sorry. Das macht gar nichts. Um was geht's denn, Andreas? Stichwort. Okay. Und zwar geht es um meine Beziehung beziehungsweise um meine Ehe, die ich also verlassen habe seit jetzt im Sommer. Mhm. Ich habe also Anfang diesen Jahres eine Frau kennengelernt und nachdem du deine Frau verlassen hast? Oder wie? Nee, währenddessen. Also das heißt, ich habe erst eine andere Frau kennengelernt. Ach so. In meiner Ehe und habe so nach circa 2 Wochen oder sowas, habe ich ihr gesagt, hör zu, es gibt hier jemanden irgendwie so, den finde ich ganz gut irgendwie und Wie lange warst du verheiratet gewesen? 12 Jahre. Wie viel? 12 Jahre. 12 Jahre. Okay. Mhm, so. Genau. Und da gibt's auch ein Kind. Und letztendlich irgendwie so habe ich eben halt ein mega schlechtes Gewissen irgendwie so. Und jetzt habe ich eben halt die Entscheidung getroffen, mich eben halt dann zu lösen. Und du hast die Entscheidung getroffen, dich von deiner Ehefrau zu lösen. Richtig, genau. Gänzlich. Und bist mit dieser neuen Frau schon ganz eng zusammen jetzt? Ja, mehr oder weniger. Also ich habe noch eine eigene Wohnung und treffe mich natürlich dann auch eben halt dann mit ihr so. Und Wo hast du denn eigentlich die neue Frau kennengelernt? Also quasi auf der Arbeit. Ja. Da hast du eben halt dann kennen. Kanntest du sie vorher schon auf der Arbeit schon länger? Ja, im Prinzip schon, aber so richtig irgendwie ist es immer dann passiert, so Anfang diesen Jahres so, dass wir uns eben halt dann näher gekommen sind. Mhm. Und dann hat sich das eben halt so entwickelt irgendwie so und dann kam es eben halt dann irgendwann zu einem Treffen. Und da war das eben halt dann so, dass ich halt gemerkt habe, so dass ich mich eigentlich total in diese Frau verliebt habe. Mhm. Was glaubst du, warum du offen warst für diese neue Verliebtheit, für die neue Liebe, obwohl du in einer Ehe warst? Ja, die Frage ist sehr gut. Also ich habe bis Anfang dieses Jahres habe ich echt gedacht irgendwie so, dass ich glücklich bin irgendwie. Mhm. Aber jetzt, wo ich in dieser Situation stecke, ist es so, dass mir im Prinzip die andere Frau, die ich kennengelernt habe, mir die Augen geöffnet hat. Also insofern. Was siehst du denn jetzt, was du vorher nicht gesehen hast? Im Prinzip hatte ich eine sehr dominante Ehefrau gehabt, die der es, glaube ich, auch sehr wichtig gewesen ist, eben halt dann viel Geld zu verdienen. Und im Prinzip hatten wir jetzt nicht wenig gehabt. Ich behaupte einfach so, dass das eigentlich wirklich mehr als ausreichend gewesen ist irgendwie so. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel irgendwie so so Dinge gehört, wie als eine Steuerbescheinigung reingekommen ist irgendwie und eine Steuererklärung reingekommen ist, was er sagte, wie so viel verdienst du nur irgendwie und ich habe gedacht, das wäre viel mehr irgendwie und Ich glaube so, dass das eben halt dann im Unterbewusstsein viel mehr irgendwie einiges ausgelöst hat. So, ne? Und, war sie denn auch so in eurem persönlichen Kontakt sehr dominant? Eigentlich ja, aber ich... oder wie meinst du das? Ja, man hat sie viel bestimmt, was gemacht werden soll. Ja, ja, ja, total. Mhm. Ja, ja, genau. Also ich habe eigentlich gar keine Entscheidung mehr getroffen. Irgendwie ja, so. Und das also ist natürlich der Killer für eine Beziehung. Das ist der Killer. Okay. Finde ich, glaube ich. Wie hat sie denn, wenn sie so dominant ist, wie hat sie denn darauf reagiert, als du ihr das erzählt hast? Da ist eine neue Frau. Ja, natürlich ist sie eben dann auch ausgerastet irgendwie so. Aber krass fand ich irgendwie so, dass sie gesagt hatte, das, was du jetzt hast, das kenne ich, dieses Gefühl, das hatte ich auch mal gehabt. Und das fand ich eigentlich schon sehr krass, weil ich dann irgendwie zu diesem Zeitpunkt gedacht hatte, irgendwie so, ja, dann stimmt ja erst recht nicht was mit unserer Beziehung so. Und dann war es so gewesen, dass, ich weiß es nicht mehr, so gefühlt war es 2006, 2007, 2008 und den Dreh herum irgendwie, da hatte sie mich schon mal verlassen irgendwie, aber da... Glaubst du, dass sie da auch einen anderen Typ hatte? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass sie... Eventuell, eigentlich nein, aber da könnte jemand eben halt da gewesen sein, weil um diesen Typen geht es nämlich tatsächlich auch, den sie eben halt irgendwo mal gut gefunden hat, beziehungsweise hat sie wohl Avancen, so wie sie sagt, von diesem Typen wohl erhalten und sie sagt eben halt dann auch, dass sie sich für mich entschieden hätte, so und deswegen hat sie wohl nichts gesagt oder so. Was empfindest du jetzt nachdem du einige Wochen, ja quasi erst ein paar Monate, getrennt bist von deiner Frau, was empfindest du für sie noch? Das ist eine gute Frage. So, ich weiß gar nicht irgendwie, ob ich sie noch liebe oder noch geliebt habe. Ich glaube aber wahrscheinlich wohl eher nicht. Wahrscheinlich war es irgendwie so, dass wir uns auseinandergelebt haben irgendwie und ich... Habt ihr noch miteinander geschlafen zum Schluss? Ja, also einmal oder so, irgendwie nochmal, irgendwann mal so und das war nicht so regelmäßig irgendwie. Also auch eher ohne große Lust, Euphorie. Ja, genau. Man hat es so gemacht, weil man es ab und zu mal machen muss. Ja, vielleicht so etwas, ja genau. Ich meine, teilweise war es auch so, dass es vielleicht, also jetzt gefühlt, ich weiß es nicht, ich habe keine Listen oder sowas geführt, aber gefühlt vielleicht nur einmal im Jahr irgendwie, dann vielleicht dann auch mal einen körperlichen Kontakt hatte oder so. Und wie geht es dir jetzt in dieser neuen Beziehung? Ich habe ein total schlechtes Gewissen, Domian. Ich habe ein schlechtes Gewissen in erster Linie meinem Kind eben halt dann gegenüber. Und wie alt ist das Kind auch, heute? 4 Jahre, 4,5. Und dann ist es so, dass ich auch ein schlechtes Gewissen auch meiner Frau gegenüber habe, so weil es so im Prinzip ist es keine schlechte Frau, so eben halt dann irgendwie, aber es ist irgendwie so, dass es zu schlecht ist irgendwie, wie soll ich sagen, zu schlecht ist, um daran festzuhalten oder so, oder zu schlecht, ja, irgendwie genau in so einem Mittelding irgendwie so, dass es zu gut ist, um daran loszulassen und zu schlecht darum festzuhalten, irgendwie sowas. Aber hast du nicht eigentlich schon losgelassen? Also jetzt mittlerweile halt schon, aber ich habe immer meistens morgens ein mega schlechtes Gewissen und zum Nachmittagabend hin irgendwie so, dann denke ich dann irgendwie, boah, gut, eigentlich ist die Entscheidung gut. Wie ist das denn? Habt ihr denn jetzt schon eine Regel getroffen, wie der Umgang mit dem Kind stattfinden soll? Ja. Ja, wir hatten Termine gehabt, so beim Jugendamt und so. Und vorher war es so gewesen, ich habe nachmittags, abends eigentlich immer gearbeitet. Das heißt, vormittags habe ich mich um mein Kind gekümmert. Ich bin also vormittags aufgestanden, habe es dann im Kindergarten gebracht, abgeholt, habe dann das Essen gekocht und habe anschließend dann, sind wir auch immer raus, auch haben gespielt. Also eine sehr intensive Zeit hatten wir gehabt irgendwie so. Und meine Frau, also wir hatten quasi irgendwie, soll ich sagen, irgendwie... Also im Klartext, ihr streitet nicht wegen des Kindes. Das heißt, ihr habt eine Lösung. Ihr findet Lösungen, dass das Kind sowohl bei dir sein kann, als auch bei der Frau. Ja, genau, so eine Lösung haben wir, aber ich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Lösung. Das kommt aber auch noch so mit so irgendwie drauf. Aber du möchtest gerne mehr mit dem Kind zusammen sein? Ja, auf jeden Fall. Okay, stellen wir das jetzt mal hinten an. Die grundsätzliche Frage, Andreas, wenn ich glaube, So wie du es gerade geschildert hast, kann ich das natürlich verstehen, wenn man nach 12 Jahren aus einer Beziehung rausgeht, vor allen Dingen, wenn da auch noch ein Kind im Spiel ist, dass man das nicht so von heute auf morgen wegschüttelt und vielleicht sogar auch ein schlechtes Gewissen hat. Ich glaube allerdings, so wie du es beschrieben hast, brauchst du dieses schlechte Gewissen nicht haben. Ich glaube, dass diese Beziehung sich ausgelebt hatte, dass die eigentlich als Liebesbeziehung das Fundament schon längst kaputt war. Nochmal ein Wort zu dem Kind. Ja, das sagen immer alle Menschen, die sich trennen, dass sie ein schlechtes Gefühl dem Kind gegenüber haben. Kann man ja auch verstehen. Aber ich finde ja, dass es immer besser ist, wenn ein Kind zwei glückliche Eltern hat, die getrennt leben, als unglückliche Eltern, die zusammenleben. Und wenn ihr ein gutes Reglement findet für das Kind, dass es bei euch beiden gut aufwächst, dann hast du alles richtig gemacht. Dann sei froh, dass dir die neue Frau über den Weg gelaufen ist. Ja, ist man so, denke ich auch, aber leider vormittags eben halt dann nicht so. Ne? Dann denke ich irgendwie, ich muss schneller zurück oder so. Ne? Was für ein Mist hast du jetzt hier gebaut oder so. Und meine eigene Familie irgendwie so, meine Brüder beispielsweise so irgendwie. Ich hab so das Gefühl, dass ich alleine dastehe, dass sie mich überhaupt nicht verstehen. Und irgendwie... Wenn es so sein sollte, ist es traurig. Ich möchte dir nur sagen, durch dein Zögern und dein Hadern laufe bitte nicht Gefahr, dass du dir die neue Liebe kaputt machst. Deine neue Frau kriegt das ja auch mit, dass deine Ambivalenz ist. Ja, absolut, absolut. Was sagt sie dazu, zu deinem etwas hin und her gerissen sein? Die steht da voll dahinter. Also sie sagt versteht irgendwie das. So, ja genau, sie sagt so, ich kann das verstehen irgendwie so und trägt eigentlich alles so auch mit. Also eigentlich ist es eine wahnsinnig tolle Frau. Aber irgendwie, ich meine, das sagt man, ein warmer Wechsel zu so etwas. Ich habe keine Ahnung. So manchmal ist es so, dass ich dann auch denke, so irgendwie, vielleicht ist das alles zu schnell oder keine Ahnung. Du hast deine, das fand ich erstaunlich gerade, stimmt das? Habe ich das richtig verstanden, dass du schon nach 2 Wochen deiner Frau gebeichtet hast? Da ist jemand? Ja, absolut. Ich bin da sehr, sehr schnell, weil ich da eigentlich ein schlechtes Gewissen schon hatte. Und irgendwie. Ja, du hast du dich ja auch korrekt verhalten. Wie viele Paare lassen das erstmal ein Jahr, 2 Jahre nebenher laufen? Ja, da hast du recht. Ich kenne auch welche, die das 10 Jahre lang. Oder so. Noch schlimmer. Andreas, vielleicht, damit du da ein bisschen stabiler wirst in deiner Entscheidung oder in deiner Haltung, wäre vielleicht auch noch vielleicht 1, 2, 3 Besuche bei einer Beratungsstelle ganz gut. Okay. Dass du auch nochmal mit einer neutralen Person darüber sprechen kannst. Ja, ich glaube auch, dass das irgendwie helfen kann, auf jeden Fall. Da möchte ich gerne, dass meine Psychologin dir noch ein paar Adressen an die Hand gibt und an die kannst du dich dann wenden. Denn jetzt ist gleich die Sendung vorbei. Du hörst unsere Musik im Hintergrund. Ja, alles klar. Okay. Aber also meine spontane Einschätzung habe ich dir ohnehin gesagt, Andreas. Alles klar. Vielen Dank, Umi. Sehr gerne. Dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Vielen Dank nochmal. Tschüss. Vielen Dank. Dir auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss. So, meine Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik Dennis Eickmeier. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Unser Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt Jungfrauen. Ich bin sehr gespannt. Ihr könnt euch schon mal per Mail anmelden, domian@wdr.de. Schönes Wochenende. In der Nacht von Montag auf Dienstag sind wir wieder da. Bis dahin. Ciao, ciao.